nicht sagen, was man sagen muss. Reden über das Übel und all den Frust, Verbote und soziale Ungerechtigkeit. Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit? Zensur, das Mittel, Freiheit zu erzeugen. Für diese Freiheit muss ich mich allen beugen. Was gibt's noch Schönes in diesem Land? Meine Gedanken zum Abschluss an der Wand. Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit? Ich möchte sagen, was man sagen muss. Reden über Übel und all den Frust, Verbote und soziale Ungerechtigkeit. Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Yeah! Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit in dieser Zeit? Wo ist die Freiheit? Meine Freiheit!